und mein Herz flog wie letztes Jahr, als mir auf dem Zehnerturm vor dem Sprung plötzlich auch so war. Ich nahm mir ein Geständnis vor, doch beim Anlauf spürte ich, wie ich dann meinen Mut verlor. Ich hab